hinterm Sternenregen, mit nackten Füßen durch die Brandung. Nur wir zwei, immer noch auf Norderney. Ich geb's ja zu, es klingt falsch.